WDR 3 Hörspiel. Und dazu begrüßt Sie Dominik Josic. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Seit Montag beschäftigen wir uns hier am Hörspielplatz um 19 Uhr mit sozialen Netzwerken. Social Network, so heißt unsere kleine Serie, die noch bis morgen läuft und in der wir schauen, wie sich die Dinge auf verschiedenen Internetplattformen entwickelt haben, was da für seltsame Blüten getrieben wurden in den letzten Jahren. Social Networks haben auch in unser Leben in vielen Bereichen verändert. Also denken wir zum Beispiel mal an die Arbeitswelt, Bewerbung, wie die da ablaufen. Ja, und weil das Netz noch geduldiger ist als früher, das gute alte Papier, wird natürlich getrickst, wo es nur geht, werden neue Identitäten geschaffen und flexibel verändert. Wir hören gleich drei jungen Frauen dabei zu, wie sie ihr Personenprofil fingieren, also Rolle, Berufung, Interessen. Und sie tun das, um den Berufsanforderungen zu entsprechen. Der Fake führt zum Beruf und manchmal ist der Beruf auch selbst ein Fake. Hören Sie also jetzt Working Girls von Phonofix, Regie Matthias Grübel. Läuft. Mhm. Wie heißt du? Wie alt bist du? Und was machst du eigentlich? Ich heiße Nadine und ich bin 30 Jahre alt und ich studiere derzeit in Potsdam Soziologie und Musikwissenschaften und ich mache auch Musik. Also ich heiße Lisa und bin 26 und ich studiere Literaturwissenschaften und bin Musikerin. Ich heiße Marlene, ich bin 27 und momentan arbeite ich in einem Pressebüro. Und was möchtest du beruflich machen? Ich wäre gerne Pressesprecherin in einem Verlag. Also ich möchte eben als Musikerin arbeiten, möchte aber jetzt nicht nach. Also ich möchte gerne Musik komponieren für... Ja, also Filmmusik, Hörspielmusik oder Museumsinstallationen. Ich möchte eigentlich am allerliebsten Musik machen, ganz viel. Und ich möchte ganz gerne davon leben können, aber das ist, denke ich mal, nicht möglich. Matthias, können wir es nochmal machen? Ja, also ich möchte gerne Musik machen für Film- und Theatermusik. Aber auch Installation, also... Mein letzter Job war ein Sekretariatsjob in einem Sprachinstitut und ich mache auch Musik. Ja, eigentlich eine Kombination sozusagen aus der musikalischen Leidenschaft und der Textleidenschaft. Ja, das war ein ganz schräger Nebenjob. Das war... in einem Callcenter. Und da habe ich fast einen Rekord aufgestellt, weil ich 2 Jahre da beschäftigt war, was für mich eigentlich nicht normal ist, weil ich meistens alle 6 bis 8 Monate meinen Job wechsle. Und das war ein Callcenter, in dem man jeweils, also bei jedem Anruf, in eine Rolle geschlüpft ist. Mal war man Rechtsanwaltsfachangestellte. Mal war man in einer Arztpraxis Arzthelferin, die da ans Telefon gegangen ist. Also sozusagen bei jedem Anruf war man für eine andere Branche und auch an einem anderen Ort ansässig, quasi stellvertretend zuständig. Ich arbeite als Komparse beim Film und beim Fernsehen. Komparsen sind all die ja, meistens nichts sagen. Ich mache das eben so, wie ich eben Geld brauche. Ich kriege für einen Tag kriegt man 50 Euro. Dann schon. Also ich habe es schon fürs Geld gemacht. Ja, ausschließlich. Okay, ich brauche jetzt eben noch so und so viel Geld, dann mache ich so und so viele Jobs. Und was hast du da alles gemacht fürs Geld? Ja, im Bildhintergrund einen Kinderwagen die Straße entlang schieben. Ich habe vorgegeben, jetzt zum Beispiel gerade in Köln, in der Arztpraxis zu sitzen. Im nächsten Anruf war ich vielleicht in Düsseldorf bei einem Schönheitschirurgen. Oder in der Hotline, das war das Allerbeste, in der Hotline für Alete, Babynahrung, quasi am Kummertelefon. Dann schiebe ich eben 2 Stunden lang einen Kinderwagen die Straße entlang und immer wieder, also meinetwegen so oft, wie das Ganze eben nochmal neu aufgenommen wird, eben 10-mal den Kinderwagen hin und her. Was insofern schwierig war, weil natürlich Anrufer, die etwas mitgedacht haben, sich schwer vorstellen konnten, dass jedes Mal, wenn sie in ihrer Arztpraxis des Vertrauens anrufen, eine andere Arzthelferin ans Telefon geht, also sprich, sich jemand mit einem anderen Namen meldet. Ja, genau. Und dann so Sachen kommen wie, jetzt ist da schon wieder jemand Neues. Sagen Sie mal, wie viele Arzthelferinnen sind Sie denn eigentlich da bei uns? Und dabei hattest du auch mit Leuten zu tun, die du kennst? Die Arbeit hatte schon auch irgendwie was mit mir zu tun. Also ich hab's schon fürs Geld gemacht. Ja, nee, also eigentlich wenig, also weniger als erhofft. Also mein Vater sagt, ja Wahnsinn, wir gehen das technisch. Das war ja irgendwie ein ganz raffiniertes System, weil er jedes Mal sozusagen die Telefonanlage ja kapieren musste, wenn jetzt da ein Anruf reinkommt. Ja, da sitzt irgendjemand in Dortmund und will in Düsseldorf anrufen, dass dann aber halt wir da dran gehen. Das heißt, da hat sich jedes Mal also so eine Maske geöffnet auf dem Bildschirm. Also das ist mir bei diesem letzten Job passiert. Die dann sozusagen die wichtigsten Informationen dieses Unternehmens, für das der Anrufer gerade angerufen hat, standen, sodass man halt so den ganz, ganz groben Überblick hatte, für wen man da jetzt eigentlich gerade ins Telefon geht. Dass ich anfangs, hinterher nicht mehr, da war das überhaupt nicht mehr möglich, aber vor allem zu Anfang musste ich mich für jemand anderen ausgeben. Permanent und das auch noch überzeugend. Also gerade für diese Branche oder so, also alles, was so in den Bereich Dialog, Marketing und wie man das so schön nennt, geht. Eigentlich suche ich auch gerade noch was anderem. Und zwar war die Bedingung eigentlich, um diesen Job zu bekommen, englischsprachig zu sein. Da aber dieses Institut händeringend nach irgendwelchen neuen Kräften suchte, habe ich in dem Interview eigentlich gezeigt, dass mein Englisch so gut ist, dass man es mir abnehmen würde, wenn ich aus England käme. Und als Bedingung, nicht zu verraten, dass ich aus Deutschland komme, hat man mir dann vorgeschlagen, eine englische Fake-Identität aufzubauen. Also ich war einmal lichtdunkel und war da so, also ich habe sozusagen gespielt, die gespielt. Nach einigen Monaten war mir das dann auch zu blöd und ich habe so langsam und so ganz behutsam allen beigebracht, beziehungsweise meine Kollegen haben es natürlich relativ schnell genau durchschaut. Ich habe verträumt durch ein Fenster geschaut oder lag auf irgendeinem Bett rum und habe eben in irgendwelchen Zeitschriften geblättert. Habe ich häufig Anrufe entgegengenommen für so einen Schönheitschirurgen. Eine Schönheits-, also eine Klinik für plastische Chirurgie. Und dann habe ich einmal einen Anruf bekommen von einem jungen Mädchen, die gerade aus der Telefonzelle angerufen hat. Neben ihr stand ihre Mutter, die gerade sich die Nase operieren hat lassen. Dass meine Eltern vielleicht Engländer seien, die dann irgendwann nach meiner Geburt oder als ich Jugendliche war, da sind wir dann nach Deutschland. Und dann hat die ihm halt beschrieben, wie es die Nase ihrer Mutter ausschaut und die völlig aufgelöst und verzweifelt war und gar nicht telefonieren konnte. Das ist jetzt ein Beispiel, dass es einfach, dass man sich da schon echt schäbig vorkommt, wenn man da als Studentin in einem Callcenter sitzt und gar nichts tun kann. Und deshalb hatte ich mir diese Geschichte dann zurechtgelegt, dass sie irgendwann nach Deutschland gezogen sind. Und ja, das, das war dann meine Geschichte. Was für eine Rolle spielte deine Stimme bei dieser Arbeit? Keine. Also ich sag ja nichts. Ja, eine sehr große, weil ich ja eben nur über meine Stimme wahrnehmbar war und... Ja, meine Stimme war natürlich quasi das Aushängeschild, weil ich das Telefon beantwortet habe. Es ist einfach auch wahnsinnig anstrengend, ja? Permanent einen Anruf nach dem anderen zu bekommen und dann wird man halt auch mal ungehalten und dann hebt man die Stimme. Und letztendlich... Also wenn ich dann doch mal was sage, dann kam es auch schon vor, dass es dann später hieß. Und das ist ja das Einzige, was der andere mitbekommt. Insofern war die Stimme mein Mittel sozusagen. Naja, das hat man ja gar nicht gehört, also deswegen kriege ich jetzt dafür auch keinen Zuschlag. Aber wir wurden angehalten, dialektfrei zu sprechen. Und ja, eigentlich wie... Ja, keine Ahnung, ich bin die Blumenvase sozusagen in der Szene. Und genauso werde ich auch bezahlt. Ja, wobei ich mich auch ganz gerne angepasst habe. Wenn ich jetzt einen Bayern am Telefon hatte, dann habe ich mich auch gerne angepasst. Also mein Vater sagt, Herr Wanze, wir geben das technisch. Gab es Momente der Liebe? Momente der Liebe zum Job. Es gab Momente des Flirts. Aber es gab unheimlich charmante Männer. Also das waren, ja, rein akustische Flirts. Es gab, glaube ich, keine Momente der Liebe dort. Es gab vielleicht Momente der freundschaftlichen, unterstützenden Liebe. Aber es gab keine Momente der leidenschaftlichen Liebe, leider. Das wäre eigentlich alles, was man zu mir zu sagen hätte. Das wäre eigentlich alles, was man zu mir zu sagen hätte. Eigentlich wie, ja, keine Ahnung, wie ich bin die Blumenvase sozusagen. Es fühlt sich an, als wäre ich Dekoration. Permanent. Und das auch noch überzeugend. Drei Stimmen, drei Mädchen. Aber nur eine wird das Mädchen sein. Herzlich willkommen zum Working Girl Contest. Bei uns könnt ihr live erleben, wer von den drei bezaubernden Damen hier neben mir die Hauptrolle spielen wird in unserer Radio-Telenovela Das Girl und die Liebe zur Arbeit. Ihr da draußen entscheidet, wessen Stimme die Heldin haben soll. Lisa und die Liebe zur Arbeit, Nadine und die Liebe zur Arbeit oder Marlene und... Ah, jetzt sagt mir die Regie, es geht los. Und los geht's. Auch du kannst ein junges Mädchen sein. So, let's get to work. Also, ich bin da nicht fest. Also, ich mache das seit etwa 2 Jahren. Ich werde da spontan gebucht. Ich mache das so, also, ich kann da relativ frei entscheiden, wie oft ich das mache. Und ich weiß, wenn ich jetzt die eigene Serie, also wenn ich nicht mehr nur Lichtdubel bin, dann... Also gerade für diese Branche und alles, was so in den Bereich Dialogmarketing und wie man das so schön nennt, geht, ja, irgendwie muss man das ja bewerkstelligen, dass man kein Problem damit hat, jeden Tag mehrmals jemand anderes zu sein. Das Gute wäre ja, also richtig gut wäre ja einfach nicht in der Maske zu sehen, aha, jetzt bin ich die, sondern ich weiß einfach, das bin ich. Was für mich eigentlich nicht normal ist, weil ich meistens alle 6 bis 8 Minuten mein Gesicht wechsle. Mit der Zeit waren diese ganzen Umstände schon ziemlich belastend. Jetzt nicht wegen dieser falschen Identität unbedingt, auch teilweise. Und ich glaube, dass ich da geblieben bin, weil es dann auch Gewohnheit wurde. Ich habe mich einfach daran gewöhnt und habe auch wirklich nichts gefunden und finde zurzeit zum Beispiel auch irgendwie nichts. Und es ist ja auch nicht so, dass ich irgendwie passiv rumsitze in der Wohnung oder so. Sonst würde ich ja jetzt nicht lächeln. Nur weil ich jetzt nicht mehr jeden Tag irgendwelche Namen annehme, die ich sofort vergesse, nachdem das andere Ende aufgelegt hat. Jedenfalls sage ich mir ganz oft, wenn ich jetzt spreche mit Freunden, aber auch in Geschäften und so, also beim Training haben die uns gesagt, das hört man. Und deshalb sage ich mir oft lächeln. Beim Sprechen lächeln. Das sind die klassischen Lächelberufe. Also bestimmte Berufe sind eben doch noch einfacher zu bekommen. Und wenn du das dann machst, also wenn du da drin bist, weißt du... Hey, ich bin Girl. Also ich hab da wenig Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt das Gefühl habe, da ist irgendeine Verbindung, da kann man jetzt was miteinander anfangen. So. Der Job hat schon sehr viel mit mir zu tun. Denn von Beruf bin ich Girl Und das hat wahnsinnig viel mit mir zu tun. Irgendwie muss ich das, was ich mache, so gestalten, dass es gut aussieht. Immer verbunden mit dem Musikbiss, dem Modebiss, dem Filmbiss. Das Girl. Das Girl als Vorreiter dessen, was man so Globalisierung nennt. Das Phänomen, das unsere Innenstädte alle gut aussehen lässt. Alle gleich aussehen lässt. Alle gleich gut. Lächelberufe. Belächelberufe. Ja, das Girl wird belächelt. Aber nur von denen, die nicht wissen, dass das Girl sie schon längst in seinen Bann gezogen hat. Erst wenn ich mich ihnen entziehe. Erst dann. Dann. You don't get anywhere in this world by waiting for what you want to come to you. You make it happen. Es gab keine leidenschaftliche Liebe. Nein, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es das jemals gab. Wie auch, ich musste sogar... Ich habe das immer geplant. So eine Art Sondereinsatz war das für mich immer, die Liebe. Und von daher ist das ja so ein Job für sich, ne? Denn indem sich das Girl die Aussicht eröffnet auf einen Job... Versperrt sich ihr die Liebe. Nein, indem sich das Girl die Aussicht eröffnet auf die Liebe... ...wird auch die Liebe zum Job. Ja, es ist ganz natürlich, dass Verführung und das Gespräch über einen Job inzwischen ziemlich gleich sind. Gut, das ist mir mal passiert. Als Lichtdubel? Als Synchronstimme. Wenn Jobbiografien und Liebesgeschichten synchron laufen. Wenn Jobbiografien und Liebesgeschichten nicht mehr synchron laufen. Alles synchronisiert. Und ich weiß endlich, welche Rolle ich spiele. Nicht mehr schauen, wer ich alles sein muss heute. Einfach nur der Blick auf den Teleprompter, da steht mein Text, den sage ich auf und dann Ende. Arbeiten, die Arbeit machen, aber keine Arbeit sind. Und die Verluste? Ich würde sagen, dass bei bestimmten Jobs schon noch was verloren geht. Also von meinem Girlsein. Wenn ich Lichtdubel bin für Christiane Hörbiger... Geht was verloren, aber wenn du Daniel Brühl dubelst, nicht. Warum? Daniel Brühl als Girl. Völlig glatt wie ein Foto. Frauenberufe, in die Männer vordrangen. Männerberufe, in die Frauen vordrangen. Und so hat es nicht zwangsläufig damit zu tun, ob der Beruf von Frauen ausgeübt wird oder von Männern. Moment mal, das war gerade so ein typisch weiblicher Satzrhythmus. Typisch weiblicher Satz. Rhythmus. Typisch weiblich. Sei still. Ja, von Beruf bin ich still. Stillgestellt in einer Welt, die mich immer ansieht, als wäre ich auf dem Cover der Cosmopolitan. Dabei bin ich weder auf dem Cover... noch Cosmopolitan. Bin immer still als Girl. I'm still a girl. Can I get you anything? Coffee? Tea? Me? Ich bin bereit, derzeit, jederzeit, zu jeder Arbeit. Und um das zu verhüllen, muss ich so aussehen, als könnte ich alles, nur nicht arbeiten. Oder nur kreativ. Nur wenn ich kreativ bin, kann ich arbeiten. Als Working Girl bin ich auf mich gestellt. Aber dennoch bin ich Teil aller Working Girls, deren Arbeit früher mal auf das Warenhaus begrenzt war. Wo sie tagsüber arbeiten konnten und nachts in ihren Träumen verträumt durch ein Schaufenster schauen. Und heute? Lebt das Girl prekär. Denn ja, ich möchte ganz gerne davon leben können. Aber das ist, denke ich mal, nicht möglich. Und meine Liebschaften sind wie meine Arbeit. Schwierig und misslich. Wenn jede Umarmung, jeder Blick und jedes Wort, das über ein Hallo hinausgeht, auch nicht mehr ist als Networking. Als Net, als Working, Working for myself. Working for myself. Früher konnte ich der Ordnung, in der ich lebte, noch widersprechen. Indem ich einfach herumstreunte in der Stadt, vor den Schaufenstern, in den Schaufenstern. In abgelegenen Fabrikhallen, in denen ich so lange groovte, bis ich meinem Foto ähnlich sah. Hör auf mit der Nostalgie. Die meisten glauben ja auch nicht, dass mein Leben abwechslungsreich, bunt und reizvoll ist. Weil man ja auch immer, das war mir immer wichtig, dahinter die Menschen zu gucken und die auch ein bisschen kennenzulernen und zu wissen, dass die auch eins sind mit sich, wie ich. Can't be two people at the same time. Nein, in meinem Körper ist kein Platz für zwei. Der Platz, an dem ich arbeite, als derselbe, an dem ich mich verliebe. Als derselbe, an dem ich später dann um die große Liebe trauere. Welche große Liebe? Um die große Liebe. im Allgemeinen. Und indem ich allgemein um Liebe trauere, bin ich wieder einmal im Einsatz für eine Politik, die vernichtet, dass wir lieben können. Lieben, was über uns hinausgeht. Hinausgeht. Hinaus. Die Liebe des Empire. Dieser weltweiten Ordnung, in der die gewinnen, die ein Minimum an Identität bereithalten. Das fühlt sich an, als wäre ich Dekoration. Aber ich bin keine Dekoration. Ich bin ein Foto. Glatt und ein Foto. Wo an mir sollte sich auch irgendein vergessener Rest festsetzen? Ein Rest von irgendeiner Begegnung. Die ich irgendwann mal hatte. Mit jemand anderem. Da kann ich mich auch gleich umbauen zur Shopping Mall. Aber nicht mal der chirurgische Eingriff wird mich davon befreien, ein Girl zu sein. Frauengesichter, in die das Girl vordrang. Männergesichter, in die das Girl vordrang. Auch in mein Gesicht? Klar. Nein, warte, ich zieh mich auch aus. Auch das Ausziehen kann dich nicht retten. Auch das Anziehen deiner Aktienwerte kann dich nicht retten. Auch das Trauern um die große Liebe wird dich nicht davor retten, deinem Foto immer ähnlicher zu sein. Ja, du kannst alles an mir sehen. Und ich kann nur sagen, nimm dir, was dein Herz begehrt. Nur nicht mich. Es gibt viele Gründe, warum Menschen nachts wach bleiben. Weil sie besser aussehen wollen. Weil sie besseren Sex haben wollen. Weil sie bessere Filme drehen wollen. Auch mal ohne Happy End. Filme über das Ende des Empire mit Unhappy End. Die ein Kassenschlager werden und dich so doch wieder mit dem Empire vereinen. Auch du kannst ein junges Mädchen sein. Denn der Drehplan ist da und indem du ihm folgst, könnt ihr beide so tun, als gäbe es ihn gar nicht. Und dadurch ist sie unsichtbar. Die enorme Arbeit, durch die du zum Girl wirst. Ach, alles ganz natürlich. Es ist einfach so, dass ich immer schon ein Paar bin. Nein, nicht mit meinem Boyfriend. Und auch nicht mit irgendwem in meinem Körper. Da ist ganz sicher kein Platz für zwei. Ich bin immer schon zusammen mit meinem Bild. Das perfekte Porträt eines Girls, so wie es sich niemand hat träumen lassen. Eine solche Glätte, die Tausenden den Schlaf raubt, weil sie niemals erreichen werden. Ja, mein Name wechselt vor mir in der Maske. Mein Gesicht wechselt, je nachdem. Aber wenn man genau hinsieht, sind die Züge dieses Gesichts immer gleich. Manchmal sehne ich mich zurück ins 19. Jahrhundert, nein, stimmt nicht, in die 90er, als noch Riot Girls mir sagten, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, das zu denken, was ich bin und ich nicht jeden Tag ein anderes Outfit tragen musste. Oder andere Kontinente, wo bis ins 20. Jahrhundert mehr als zwei Geschlechter gängig waren. Und dann kamen die Waren. Kam ich die Ware. Berausch dich ruhig an mir. Berausch dich an jedem bisschen Schönheit, das ich stilisiere. Berausch dich daran, dass ich die absolute Kontrolle über mich habe, über dich habe, ohne dass du es merkst. Und schneller, als du siehst, dass du mich begehrst. Ist es auch schon aus zwischen uns? Oh, I'm sorry you had to see this. But it means nothing to me. Die Labilisierung der Liebe. Ja, immer schneller verliebe ich mich. Mit jedem, der so ähnlich aussieht wie ich, fühle ich sofort eine tiefe Verbundenheit. Was gibt es Schöneres, als sich alles abzusparen, um endlich auszusehen wie dieses romantische Foto? Und auf dem bin ich. Einfach nur ich. And I'm doing my job. I'm doing my gender while doing the job. Wie die richtigen Working Girls, die Nutten, die mit ihrem Geschlecht arbeiten. Ja, auf die kann ich mit dem Finger zeigen. Halbherzig, wenn es um Berufe geht, die seltsam sind und obszön. Aber alles, was ich mache mit meiner vollkommenen Glätte, ist viel obszöner. Der emotionale Kapitalismus. Ach, wie habe ich den gern gehabt. Bis er irgendwann auch kaputt ging im 21. Jahrhundert. Als Liebe noch ein Ort unbezweifelbarer Sicherheit war. Liebe? Ja, kenne ich aus dem Online-Wörterbuch. Fühlst du dich nie allein mit deinem Bild? Es gibt nur einen Ort, an dem du dich noch mehr allein fühlen kannst. Nur einen. In meinen Armen. Dort ist das Leben so reduziert, dass es endlich reinpasst in den Lebenslauf. Unsere Liebe. Das, was zwischen uns sein könnte, diese Milliarden Möglichkeiten, reduziert auf das, was reingeht in meine Jobbiografie, mein CV. Früher. Ja. Früher war es noch so, dass die Jungs sich nicht berühren lassen konnten und nicht lieben, weil sie arbeiten mussten, und die Mädchen konnten in ihrem Freizeitlook herumhängen und sie selbst sein. Ich wollte auffallen. Und dass alle sich nach mir umdrehten und staunen. Ich wollte sie zum Nachdenken bringen. Sie aufrütteln, aus ihrem Trott herausreißen. Und deshalb hatte ich mir diese Geschichte zurechtgelegt. Dass ich außergewöhnlich bin. Dabei war ich es nie. Naja, trotzdem. Trotzdem war das dann meine Geschichte. Also, bist du soweit? Ton läuft? Alright. Monolog-Marketing. Matthias, können wir es nochmal machen? Das war Working Girls von Phonofix. Es sprachen Nadine Häfler, Maike Matern, Jasmin Denk, Steffen Klever, Jana Horstmann, Anna Roth und Matthias Schniedaretz. Die Regie hatte Matthias Grübel, eine Produktion des Südwestrundfunks 2010.